Ich bin ein Kurdistani-Rapper aus dem Block. Ihr lächerlichen Schmucks, komm, ich stech euch in euer Kopf. Gesetze und die Cops werden missachtet, weil hier für Geld Blut fließt. Straßenkodex, selbst just beats. Ich kenne keine Regeln, meine Fäuste sprechen meine eigene Sprache, die heißt, ich kämpf um mein Leben. Das ist die neue Zeit, denn sie wird neu geschrieben. Hör uns mal zu, unsere Message ist nicht übertrieben. Das ist der neue Flavor, wir machen so wie Caesar. Übernehmen dieses Game und geben ein Scheiß auf Hater. Das ist der neue Shit, neuer Hit, neuer Kreis. Bau mir mein Weg ganz allein, nur damit du's weißt. Und ich will nur noch siegen, lass mich nicht unterkriegen. Komme aus der Dunkelheit, es gibt kein Unentschieden. Und deine Tage sind gezählt, nur du weißt es nicht. Dein Rap ist eine Hure und hat kein Gleichgewicht. Das ist die neue Zeit, denn sie wird neu geschrieben. Hör uns mal zu, unsere Message ist nicht übertrieben. Das ist der neue Flavor, wir machen so wie Caesar. Übernehmen dieses Game und geben ein Scheiß auf Hater. Rap erscheint deiner Queen, einem Prinzen. Unglaublich, du glaubst nicht, mein Rap rauscht Gift-Bands untauglich. Rebel 45, ich bin in Sachen Slippenbombe. Dabei ist das, was ich mach, in meinen Augen nichts Besonderes. Keiner, der mich ficken konnte, nein, nicht mal ein bisschen. Alle meine Stricher, Pisser, Wichser, Touch und Rebel, eine neue Zeit bricht an. Das ist die neue Zeit, denn sie wird neu geschrieben. Hör uns mal zu, unsere Message ist nicht übertrieben. Das ist der neue Flavor, wir machen so wie Caesar. Übernehmen dieses Game und geben ein Scheiß auf Hater. Ich danke Casey Rebel, Connection aus dem Ruhrpott. Ganz genau, mit uns ist nicht zu spaßen, Hurenbock. Müssen weitergehen, müssen weiterziehen, müssen weiter Druck machen und weiter Cash verdienen. Ich chill nicht auf der Straße, denn es macht keinen Sinn. Die Leute fucken ab wie ein schlechter Film. Das ist die neue Zeit, denn sie wird neu geschrieben. Hör uns mal zu, unsere Message ist nicht übertrieben. Das ist der neue Flavor, wir machen so wie Caesar. Übernehmen dieses Game und geben ein Scheiß auf Hater.